Mut auf diesen Tag, denn er ist das Leben allen Lebens. In seinem kurzen Ablauf liegt alle Wirklichkeit und Wahrheit des Daseins, die Wonne des Wachsens, die Größe der Tat, die Herrlichkeit der Kraft. Denn das Gestern ist nichts als ein Traum und das Morgen nur eine Vision. Das Heute jedoch, recht gelebt, macht jedes Gestern zu einem Traum voller Glück und jedes Morgen zu einer Vision voller Hoffnung. Darum achte gut auf diesen Tag. Botschaften für den 1. Januar. Zunächst aus 12-Schritte-Büchern und Hazelden-Meditationsbüchern. Aus 24 Stunden am Tag. Meditation für den Tag. Im neuen Jahr will ich nur den einen Tag, das Heute, auf einmal leben. Ich will jeden Tag zur Vorbereitung für bessere zukünftige Dinge verwenden. Ich will weder bei der Vergangenheit noch bei der Zukunft verweilen, sondern nur in der Gegenwart leben. Alle Angst vor der Zukunft will ich begraben und alles Denken aus Lieblosigkeit und Verbitterung, alle meine Abneigungen, meinen Groll, mein Gefühl, ein Versager zu sein, meine Enttäuschungen über andere und mich selbst, meine Schwermut und Verzagtheit. Alle diese Dinge will ich begraben sein lassen und vorwärts gehen in dieses neue Jahr, in ein neues Leben. Gebet für den Tag. Ich bete, dass Gott, wie ich ihn verstehe, mich von Tag zu Tag durch das neue Jahr führen möge. Ich bitte, dass er mir für jeden Tag die Weisheit und Kraft verleiht, die ich nötig habe. Aus dem Buch Leben frei von Sucht, das innere Gleichgewicht wiederfinden. Gebet für diesen Tag. Höhere Macht, steh mir bei, damit ich erkenne, du gebietest über mein Leben. Verhilf mir zu der Einsicht, dass meine Macht aus dem Eingeständnis meiner Machtlosigkeit resultiert. Tätigkeit für diesen Tag. Vielen Dingen stehe ich machtlos gegenüber. Heute will ich herausfinden, in welcher Hinsicht dies der Fall ist. Ich will genau darauf achten, was ich tatsächlich in der Hand habe und was nicht. Aus, nimm dir Zeit für dich selbst. Tägliche Meditationen für Frauen, die zu viel arbeiten. Aufregung, Hetze. Alles, was sich wirklich lohnt, sollte man wie besessen und hektisch erledigen. modernes Sprichwort. Wir Frauen, die wir immer zu viel tun, empfinden das Ende des alten Jahres und den Beginn des neuen als eine schwierige Zeit. Sobald das Jahr zu Ende geht, sind wir ständig versucht, all unsere noch offenen Probleme in Ordnung zu bringen. Wir erlegen dem Irrglauben, es sei möglich, unser ganzes Leben aufzuarbeiten, ehe wir das neue Jahr beginnen, und sind fest entschlossen, dies auch zu tun. Außerdem geraten wir in Versuchung, für das kommende Jahr eine Reihe wohlüberlegter Vorsätze aufzustellen, damit wir schließlich doch noch alles richtig machen. Da wir arbeitssüchtig sind, neigen wir dazu, sehr streng mit uns zu sein. Nur das Perfekte ist gut genug. So bleibt an diesem ersten Tag des Jahres nur zu hoffen, dass wir uns daran erinnern, wir sind bereits vollkommen, genau so wie wir sind. Ich hoffe, dass ich innerlich bereit bin, dieses Jahr so zu verbringen, dass es mir gut tut. Und zwar Tag für Tag. Aus mit meinem Herzen denken. Tägliche Meditationen für Frauen. Gott verlangt von uns nicht, dass wir Erfolg haben, sondern nur, dass wir glauben. Mutter Teresa. Wahrscheinlich haben wir Erfolg nie mit Glauben in Verbindung gebracht. Erfolgreich zu sein war für uns gleichbedeutend damit, lohnenswerte Ziele zu erreichen und das erhoffte Lob zu ernten. Vielleicht dachten wir sogar, es sei Drückebergerei, sich allzu sehr auf den Glauben zu verlassen. Zum Glück aber haben sich unsere Ansichten in Bezug auf das Leben grundlegend geändert, seitdem auch wir auf der Suche nach uns selbst, nach unserem seelischen Gleichgewicht sind. Durch den dritten Schritt lernen wir, Gott möchte, dass wir an ihn glauben. Ja, uns wird allmählich bewusst, dass wir mehr und mehr zu gläubigen Menschen werden, wenn wir so handeln, als ob wir glauben würden. Und indem wir zu der Überzeugung gelangen, dass Gott lediglich von uns erwartet, nach innen zu gehen und dort die richtigen Unterweisungen zu empfangen, erscheint uns jede Situation schon viel weniger bedrohlich. Wenn wir also unseren Glauben täglich einüben, werden wir wahrscheinlich in allen Angelegenheiten ein Gefühl von Erfolg empfinden, eben weil wir sie in aller Ruhe erledigen und voll und ganz darauf vertrauen, dass Gott uns nahe ist. An Gott zu glauben und ihm treu ergeben zu sein, kann der größte Erfolg unseres Lebens sein. Ich kann heute von tiefem Glauben durchdrungen sein, wenn ich mein Leben und meinen Willen der Fürsorge Gottes anvertraue. Daran werde ich mich jedes Mal erinnern, wenn ich die Zügel allein in die Hand nehmen will. aus dem Buch Antworten des Herzens. Wir flehen dich an, erhebe uns zu deiner Gegenwart, wo wir ruhig und zuversichtlich sein können und wissen, dass du Gott bist. Aus dem Gebetbuch der Anglikanischen Kirche. Das Alleinsein birgt ein Risiko in sich, die Einsamkeit. Es ist, als befänden wir uns im Zentrum einer Stadt und treffen dann die Entscheidung, von dort wegzugehen. Sobald wir in die Richtung der Randbezirke kommen, werden die Menschen immer weniger. Schließlich liegt die Stadt hinter uns und wir sind allein. Und da wir nicht an zwei Orten gleichzeitig leben können, erfahren wir die Freude des Alleinseins und zahlen den Preis der Einsamkeit. Das Gleiche geschieht, wenn wir den Lärm der eigenen Gedanken hinter uns lassen und uns aufmachen in unser Inneres. Es erfordert Mut, der Tatsache, dass man allein ist, ins Auge zu sehen. Jenen Mut, den unsere höhere Macht uns schenken wird, wenn wir entdecken wollen, was wir im Beisein vieler Menschen nicht entdecken können. Friede, Inspiration, Verjüngung, geistige Nahrung, Erleuchtung, Stärke. Das sind die Gaben der Abgeschiedenheit. Jenseits der Einsamkeit und der Sehnsucht nach anderen finden wir Befriedigung in der Gesellschaft mit uns selbst und mit Gott. Wir brauchen diese ebenso sehr wie die Gesellschaft von Menschen. Und so werden wir empfangen, was wir benötigen, um die Risiken des Alleinseins auf uns zu nehmen. Es gibt nichts zu befürchten in der Abgeschiedenheit. Ich mag mich allein fühlen, aber ich bin es niemals. Kraft zum Loslassen, tägliche Meditationen für die innere Heilung von Melody Beattie. Das neue Jahr. Setzen Sie sich Ziele für das neue Jahr. Erforschen Sie Ihr Inneres und machen Sie sich klar, was in diesem Jahr geschehen soll. Damit leisten Sie Ihren persönlichen Beitrag und bekräftigen die Absicht, im kommenden Jahr ein erfülltes Leben zu verbringen. Ziele geben uns die Richtung vor. Sie setzen große Kräfte frei, die auf universaler, bewusster und unbewusster Ebene wirksam werden. Ziele geben unserem Leben eine Orientierung. Was soll sich dieses Jahr in Ihrem Leben ereignen? Was würden Sie gerne tun? Was möchten Sie vollbringen? Welche guten Dinge würden Sie gerne in Ihr Leben einbringen? In welchen Bereichen möchten Sie menschlich wachsen? Welche inneren Blockaden oder Charakterfehler möchten Sie beseitigen? Was wollen Sie erreichen? Nebensächliches und Bedeutendes. Wohin würden Sie gerne gehen? Was wünschen Sie sich von Freundschaft und Liebe? Was soll in Ihrem Familienleben geschehen? Vergessen wir nicht, dass wir mit unseren Zielen keine Kontrolle über andere ausüben wollen. Wir bemühen uns vielmehr, unserem Leben eine Richtung zu geben. Welche Probleme möchten Sie lösen? Welche Entscheidungen möchten Sie treffen? Was soll sich in Ihrem Beruf ereignen? Was soll in Ihrer Innen- und in Ihrer Außenwelt passieren? Schreiben Sie alles auf. Nehmen Sie sich ein Blatt Papier, ein paar Stunden Zeit und notieren Sie alles. Zur positiven Bestätigung Ihrer Person, Ihres Lebens und Ihrer Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen. Dann legen Sie das Blatt beiseite. Zweifellos werden Dinge geschehen, die außerhalb Ihrer Einflussmöglichkeiten liegen. Manchmal entpuppen sie sich als angenehme Überraschungen, manchmal aber auch nicht. Doch alle Ereignisse sind Teil jenes Kapitels, das dieses Lebensjahr umfassen und unsere eigene Geschichte fortsetzen wird. Das neue Jahr liegt vor uns wie die leeren Seiten eines Buches, die darauf warten, beschrieben zu werden. Wir können zur Aufzeichnung dieser Geschichte beitragen, indem wir uns Ziele setzen. Heute will ich mich darauf besinnen, dass im Niederschreiben von Zielen eine große Kraft liegt. Ich schreibe jetzt meine Ziele für das kommende Jahr auf und ergänze und verändere die Liste im Bedarfsfall. Ich mache das nicht, um andere zu kontrollieren, sondern um meinen Beitrag für mein Leben zu leisten. Kraft zur Selbstfindung, tägliche Meditationen für den Weg zu sich selbst. Von Melody Beattie. Respektieren Sie den Anfang. Anfänge können sacht sein oder abrupt. Sie kündigen sich fast unmerklich an oder mit einem großen Knall. Sie verheißen neue Lektionen oder solche, die wiederholt, vertieft und bewusst gemacht werden müssen. Sie verheißen unbekannte Gebiete, die zu erforschen sind. Anfänge beinhalten Widersprüche und Versprechen, Ängste und Hoffnungen. Lass es nicht zu, dass frühere Lektionen, deine in der Vergangenheit gesammelten Erfahrungen, die Begeisterung für das erste Mal dämpfen. Wenn es vorher Probleme gab, so heißt das noch lange nicht, dass dies immer so sein muss. Der Kummer, den sie hatten, darf nicht dazu führen, dass sie zynisch werden und sich den magischen, in die Zukunft weisenden Kräften des Lebens verschließen. Seien Sie vielmehr ganz offen für das, was das Universum Ihnen mitzuteilen hat. Gestatten Sie sich einen Neubeginn. Packen Sie Ihre Koffer. Überlegen Sie sorgfältig, was Sie auf die Reise mitnehmen. Denn derlei Vorbereitungen sind ein wichtiges Ritual. Jedenfalls benötigen Sie ein wenig Demut, sowie die bisher gelernten Lektionen. fügen sie auch ein gewisses Maß an Wissbegier bei und Vorfreude auf das Verborgene. Nehmen sie Abschied von denen, die sie zurücklassen wollen. Machen sie sich keine Sorgen darüber, wem sie begegnen oder wo sie ankommen werden. Ihr Weg ist bereits vorgezeichnet. Die Menschen, die ihnen gegenübertreten sollen, erwarten sie schon. Eine neue Reise hat begonnen. Tun sie alles, damit sie genauso wunderbar wie geheimnisvoll ist und ungehindert vonstatten geht. Alle Stationen dieser Reise besitzen etwas Heiliges, Ehrfurchtgebietendes. Besinnen Sie sich jetzt darauf, den Anfang als solchen zu achten. Jeder Morgen bringt neue Hoffnung. Meditationen für jeden Tag. Man begegnet der Zukunft mit der eigenen Vergangenheit. Pearl S. Buck. Wir sind niemals von unserer Vergangenheit abgeschnitten. Sie wird uns immer begleiten. Und sie bringt uns die Gegenwart nahe. In jener Weise, wie wir auf das Heute reagieren, spiegeln sich unsere Erfahrungen von gestern. Die Wurzeln unseres Verhaltens gestern und heute liegen in der Vergangenheit. Jeder Tag bietet uns eine besondere Art der Vorbereitung für das, was in Zukunft geschieht. Für die Lektionen, die wir zu lernen haben. Ohne diesen ständigen Lernprozess könnten wir unser Potenzial nie ausschöpfen und zu dem übergeordneten Plan beitragen, der jedem von uns vollständige Entwicklung verspricht. Unsere Erfahrungen, die zurückliegenden und die, die wir gerade machen, sind nicht zufällig. Wir werden nur mit Erfahrungen konfrontiert, die unseren Fähigkeiten und Talenten entsprechen. Und wir haben nur solche Lektionen zu lernen, die zu unserer Rolle in dieser Welt passen. Wir können sicher sein, dass wir keine Erfahrungen machen werden, die unsere Möglichkeiten, sie zu bewältigen, übersteigen. Alles ist gut. Ich bin bereit, mich allem zu stellen, was heute auf mich zukommt. Die Summe der vergangenen Tage hat mich vorbereitet. Jeder Tag ein neuer Anfang. Tägliche Meditationen für Frauen. Nicht immer verstehen wir den Plan des allmächtigen Gottes, die Schicksalsschläge, die uns bestimmt sind, und die Opfer, die von uns gefordert werden. Aber wir nehmen glaubend und ohne Widerstand den heiligen Frieden, den heiligen Willen an, ohne zurückzublicken. Das gibt uns Seelenfrieden. Anonym. Unsere Vergangenheit und die Bedingungen unseres gegenwärtigen Lebens anzunehmen, die wir nicht ändern können, bringt uns Entlastung. Es schenkt uns den inneren Frieden, den wir so oft verzweifelt suchen. Wir können die Vergangenheit hinter uns lassen. Jeder Tag ist ein neuer Anfang. Wenn wir Angst vor neuen Situationen haben oder wenn bekannte Situationen nicht mehr funktionieren, können wir uns auf eine Kraft, die höher ist als wir selbst, berufen, die uns nicht verlässt und uns darin unterstützt zu sagen, was gesagt werden muss und zu tun, was getan werden muss. Unsere höhere Kraft ist uns so nah wie unser Atem. Sich ihrer Gegenwart bewusst zu sein, stärkt uns in jedem Augenblick. Die Vergangenheit ist vorbei. Das Heute ist voller Möglichkeiten. Mit jedem Atemzug will ich mir der Kraft bewusst sein, die mir zur Verfügung steht. Licht in der Nacht. Ein Buch zur nächtlichen Meditation. Seinen Gedanken freien Lauf zu lassen, ist ebenso wichtig, wie sie zu sammeln. Nach einem hektischen, arbeitsreichen Tag hat unser Körper das Bedürfnis zu entspannen. Wir gähnen, räkeln uns, die Augenlider werden schwer. Und trotzdem können wir geistig nicht abschalten. Was müssen wir tun, damit auch unsere Gedanken zur Ruhe kommen? Zunächst ist es gut zu wissen, dass wir dieses Problem nicht ganz allein bewältigen müssen. Bücher, CDs, Meetings, Filme leisten uns dabei wertvolle Hilfe. Wir können aber auch lernen, uns von anderen Menschen helfen zu lassen. Wir haben zwar gelernt, die meiste Zeit konzentriert zu sein, uns geistig zu entspannen, haben wir aber nicht gelernt. Vielleicht finden wir noch heute Abend die richtige Methode dafür heraus, damit wir die Erfahrung machen können, wie angenehm es ist, geistig entspannt zu sein. Bin ich bereit, mich aus meiner inneren Anspannung zu lösen? Aus welchen Kraftreserven kann ich kommen, schöpfen, damit mein Geist zur Ruhe kommt? Nun folgen, wie auch schon zuvor, Bücher mit allgemeinen Inspirationen. Ebenfalls Hazelden Meditationsbücher. Aus dem Buch Wirklich Leben Lernen – Meditationen für jeden Tag von Karen Casey. Leben ist nicht, was du getan hast, sondern das, was du gerade tust. Jim Burns. Der heutige Tag beansprucht unsere Aufmerksamkeit und unser Engagement. Wir können da sitzen und über die Möglichkeiten, aktiv zu werden, bloß nachgrübeln und dadurch den ganzen Tag vergeuden. Wir können uns aber auch als freiwillige Helfer nützlich machen, Immer wieder haben wir versichert, dazu bereit zu sein, wenn wir Zeit dafür hätten. Wir können den Keller, die Küche oder die Garage aufräumen und neu ordnen. Unser Leben bietet jetzt, in diesem Augenblick, Raum für spontane Tätigkeiten. Oder wir konzentrieren uns nur auf wenig, nehmen jede Stunde, wie sie kommt, und gehen alle 60 Minuten auf mindestens einen Menschen zu, ohne größere Dinge zu vollbringen, nur darauf bedacht, unsere Lebendigkeit Ausdruck zu verleihen. Vielleicht ist es ein Telefonanruf, der unsere Verbindung zur menschlichen Gemeinschaft aufrechterhält. Oder ein Brief, den wir schon längst hätten schreiben sollen. Diese Verbindung wird besonders auch dadurch gefestigt, dass wir einem Nachbarn oder dem anderen Kunden im Geschäft kurz Hallo sagen oder zulächeln. Was wir im Einzelnen tun, ist gar nicht so wichtig. Der bewusste Kontakt mit wenigstens einer menschlichen Seele, er ist es, der heute unser ganzes Leben bereichert. Dass ich zu beschäftigt bin, um die anderen wissen zu lassen, was sie mir bedeuten, ist kein Problem mehr. Jeder Tag bietet mir verschiedene Gelegenheiten, ihnen nahe zu kommen. Geben und Empfangen sind ein und dasselbe. Ob wir Schamgefühle verbergen, anderen die Schuld zuweisen oder unter irgendeinem Namen Frieden verbreiten. Also lasst uns anstelle jedes menschlichen Gesichts ein heilendes Herz sehen und einen genesenden Geist, damit wir den Segen, an den wir glauben und den wir geben, selbst empfangen und danach leben. Eine Welt voller Wunder, tägliche Meditationen für ein Leben in Harmonie, gestützt auf den Kurs in Wundern von Karen Casey. Timing. Wir befinden uns genau an dem Punkt, an dem wir jetzt sein sollen. Es ist gut, daran erinnert zu werden, dass wir in unserer Erinnerung so weit sind, wie wir sein sollen. Zumal wenn wir meinen, wir würden eine bestimmte Gelegenheit verpassen. Oder wenn wir befürchten, im Berufsleben oder in anderen Bereichen keine wesentlichen Fortschritte zu machen. Sobald wir daran zweifeln, ob wir tatsächlich genug tun, hilft uns der obige Grundsatz, zur Ruhe zu kommen und dann mit der erforderlichen inneren Bereitschaft die nächste Aufgabe zu bewältigen. Diese ist immer schon vorhanden. Es ist tröstlich zu wissen, dass es in unserem Leben keine Zufälle gibt. Was wir erfahren, lernen und weitergeben müssen, um unsere Reise ins Innere zu vollenden, wird sich uns zur rechten Zeit offenbaren. Wir suchen nie umsonst nach einem Betätigungsfeld. Es wird uns wie magisch anziehen. Deshalb gibt es auch keinen Grund zur Klage. Wenn wir eine Aufgabe nicht zufriedenstellend gelöst haben, können wir sie noch einmal in Angriff nehmen. Sofort. Und wenn wir einen Freund oder Kollegen nicht respektvoll behandelt haben, können wir Wiedergutmachung leisten. Sofort. Es ist keineswegs schwierig, den heutigen Tag mit all seinen Erfordernissen in den Griff zu bekommen. Wir müssen einfach nur in Gegenwart des Heiligen Geistes unseren Weg gehen. Dann werden wir rechtzeitig am Ziel ankommen. Alles, was mir heute widerfährt, ist im Grunde ohne Makel. Meine Reaktionen hängen auch davon ab, welche Menschen ich bitte, mir bei der Beurteilung der Lage behilflich zu sein. Weisheit für jeden Tag. Tägliche Meditationen für ein Leben in Harmonie. Von Karen Casey. Wofür leben wir, wenn nicht dafür, einander das Leben weniger schwer zu machen? Von George Eliot. Wenn wir die eigenen Probleme immer nur auf die Fehler anderer Menschen zurückführen, ist das ein deutlicher Hinweis, dass wir unsere Einstellung ändern müssen. Der Versuch, den tiefen Sinn unseres Lebens zu bestimmen, mag uns überfordern und in Angst versetzen. Eben deshalb lautet einer unserer Wahlsprüche: so einfach wie möglich. Wir können ihn auf all unsere Beziehungen anwenden, indem wir uns fragen, was wir, in welcher Situation auch immer, tun können, um jemand anders zu helfen. Definieren wir ziemlich klar unseren Lebenszweck. In keinem Augenblick werden wir zweifeln, was als nächstes zu unternehmen ist. Mein Ziel besteht darin, heute einem anderen Menschen zu helfen. Wenn ich glaube, dass jemand mir Probleme macht, sollte ich vielleicht meine Einstellung überdenken. Jetzt kommen Meditationen aus den hübschen Meditationsbüchern für Frauen aus dem Scherzverlag. Aus Das Leben neu gewinnen, tägliche Meditationen zur Überwindung von Trennung und Abschiedsschmerz von Ellen Sue Stern. Bis dass der Tod uns scheide. Wir haben es gesagt. Und wir haben es aus vollem Herzen so gemeint. Auch wenn wir ohne Trauschein zusammengelebt haben, hofften wir, dass es so sein würde. Aber das Leben verändert sich. Trotz unserer Bemühungen, dem anderen nahe zu sein, und alles in unserer Macht Stehende zu tun, damit unsere Beziehung hält, ist sie zerbrochen. Es ist Zeit, von Neuem zu beginnen. Den Kummer, die Trauer und das Selbstmitleid zuzulassen, das uns auch dann befallen kann, wenn wir von unserer Entscheidung überzeugt sind. Und wir müssen unsere Vorfreude zulassen, Neben dem Schatten des Schmerzes gibt es auch Sonnenschein, wenn wir uns darauf freuen, ein neues, friedlicheres und erfüllteres Leben zu beginnen. Der heutige Tag ist gleichzeitig Ende und Neubeginn. Wir sollten beides wichtig nehmen, wenn wir die nächste Etappe unserer Reise antreten. Ich empfinde gleichzeitig Trauer und Dankbarkeit. Die Musik stammt übrigens von Al Gromer Khan aus dem Album The God Perfume 2. Loslassen und neuen Atem schöpfen. Tägliche Meditationen, die gut tun. Von Ellen Sue Stern. Es ist einfacher, wenn ich das selber mache. Ellen Sue Stern. Das ist ein weit verbreiteter Kriegsruf von Frauen. Und bis zu einem gewissen Grad entspricht er völlig der Wahrheit. Es ist in der Tat einfacher, etwas selber zu machen, als darauf zu warten, dass jemand anders es tut oder anderen beizubringen, wie man etwas macht oder nachsichtig zu sein, wenn sie es nicht richtig gemacht haben. Doch auf die Länge führt die Übernahme von zu viel Verantwortung bloß zu Erschöpfung, zu dem Gefühl, die Batterie sei leer. Am Anfang des neuen Jahres wollen wir uns bewusst machen, dass wir, wenn wir einen Teil unserer Verantwortung abgeben, dafür frei werden, uns auf das zu konzentrieren, was wirklich wichtig ist. Lassen wir den Erholungsprozess also mit dem guten Vorsatz beginnen. Ich werde mir sehr gut überlegen, wofür ich meine Energie einsetzen werde. Mitten im Leben, tägliche Meditationen zur Selbstbestärkung und inneren Erfüllung für Frauen in der Lebensmitte von Maureen Brady. Neujahr heißt Aufräumen. Jeder möchte ganz neu anfangen. Auch die Menopause ist ein Aufräumen, ein Sichten und Aussortieren, um zu erkennen, wer wir sind, wenn unsere Gebärfähigkeit ihrem Ende zugeht. Marianne. Zu Beginn des Jahres drängt es uns zur Bestandsaufnahme. Mit Hilfe kleiner Rituale räumen wir in dem Durcheinander der Vergangenheit auf. Wir machen uns unsere Wünsche für das neue Jahr bewusst und werden gleichzeitig daran erinnert, dass unsere Jahre auf Erden begrenzt sind. Für jene von uns, die sich in ihrer Lebensmitte befinden, ist die Jahreswende eine nützliche Gedächtnishilfe, denn mit jedem vergehenden Jahr wollen wir bewusster leben. Wir überprüfen, ob wir noch auf dem richtigen Kurs sind. Wenn wir davon abgekommen sind, unsere wichtigsten Vorsätze zu erkennen und ihnen treu zu bleiben, werden wir uns neu orientieren. Wir sind wertvoll. Unser Leben hat große Bedeutung. jedes Jahr ist eine neue Chance, uns selbst gegenüber aufrichtig und liebevoll zu sein. Ich erneuere mein Versprechen, heute und in diesem Jahr mir selbst gegenüber liebevoll zu sein. Mit den Jahren wachsen. Meditationen, tägliche Meditationen, die durch das Auf und Ab des Lebens begleiten. Insbesondere durch das Älterwerden. Von M. Boyd. Älterwerden ist ein Abenteuer, kein Problem. Betty Friedan. In der Tat, ein großartiges Abenteuer. Es winkt uns zu und fordert unsere ganze Energie und Vorstellungskraft, Zuversicht und Entschlossenheit, Geduld und Liebe. Die vielfach verbreiteten Schauermärchen und Bilder von hoffnungslos hinfälligen alten Menschen dienten bisher allerdings eher dazu, uns abzuschrecken als zu ermutigen. Hinzu kommt, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der lange nur Jungsein zählte. Kein Wunder, dass das Alter als einsam, beschwerlich und hässlich galt und seine Weisheit mit Verachtung gestraft wurde. Ganz allmählich aber beginnen wir, uns von diesen überkommenen Vorstellungen zu lösen. Das Alter erscheint uns in einem anderen Licht, dem des Abenteuers, der Herausforderung und der neuen Perspektiven. Niemand kann sich aussuchen, ob er älter werden wird. Es ist uns bestimmt. Nur wie wir älter werden, das können wir uns aussuchen. Diesen Weg mit Optimismus anzugehen, erfordert Realitätssinn und eine gewisse Heiterkeit, ein gesundes Selbstwertgefühl und Vertrauen in die Gemeinschaft, den unbeirrten Stolz des Alters, durchdrungen von der Bescheidenheit und dem ehrlichen Wunsch, Erfahrungen mit der heranwachsenden Generation zu teilen. Heute möchte ich versuchen, mein Leben als Abenteuer zu betrachten. Ich bin der Herausforderung gegenüber offen. Aus Ich lebe gerne. Tägliche Meditationen der Zuversicht und inneren Stärkung von Caroline Adams Miller. Wenn du nicht weißt, wohin du gehst, wirst du wahrscheinlich dort ankommen, wohin du nicht wolltest. Lawrence Johnston Peter. Um ein befriedigendes Leben führen zu können, müssen wir uns Ziele setzen. Menschen, die sich etwas fest vornehmen, erreichen annähernd 50% mehr im Leben als jene, die das nicht tun. Um seine angestrebten Ziele zu erreichen, muss ein Mensch genaue Vorstellungen davon haben, was er eigentlich will. Und erkennen, welche Schritte ihn diesem Ziel näher bringen. Sobald sie das wissen, hat ihr Leben einen Mittel- oder Konzentrationspunkt. Beginnen Sie mit kleinen Schritten, notwendige Aufgaben zielbewusst zu erledigen und so Ihre Tage sinnvoll zu leben. Fühlen Sie sich niedergeschlagen, weil Ihrem Leben eine Richtung fehlt oder weil Sie nur unwillig dem Pfad folgen, den Ihnen ein anderer vorschreiben will? Falls das so ist, dann fragen Sie sich, wo und was Sie in einem Jahr sein wollen und was Sie tun können, um dieses Ziel zu erreichen. Unterteilen Sie den Weg dorthin in zu bewältigende Abschnitte auf und tanken Sie Zuversicht. Wenn Sie morgens mit einer klar definierten Aufgabe erwachen, werden Sie sehr schnell das Selbstvertrauen und die Zufriedenheit entdecken, die aus einer Vision und der festen Überzeugung erwachen, diese auch in die Wirklichkeit umsetzen zu können. Heute werde ich erkennen, wohin ich eigentlich gehe. Mit mir selbst in Harmonie. Weibliche Spiritualität für jeden Tag. Von Diane Marie Child. Verbundenheit. Eine Frau kann nicht allein durch ihren eigenen Atem überleben. Sie muss die Stimmen der Berge hören. Sie muss das ewige Blau erkennen. Sie muss mit den flüchtigen Körpern der Nachtwindfrau fließen, die sie in sich aufnehmen wird. Schaut mich an. Ich bin die Kehle der Sandia-Berge, eine Nachtwindfrau, die mit jedem Atemzug brennt. Joy Harjo. Joy Harjo regt uns an, aufzuwachen und die universelle Wahrheit zu erkennen. Die Wahrheit, dass alles Leben miteinander verbunden ist. Jede von uns ist Teil allen Lebens, ein Teil der Berge, des Himmels, der Elemente und aller anderen lebenden Wesen. Das ist die Weisheit des Windes. Sie klammert sich an nichts. Tief durchdringt sie alles Leben und hat keine Grenzen. Unser Geist kann sich öffnen wie der Wind. Unser Geist ist imstande, eine Wahrheit zu erfassen, die über die einzelne Person hinausgeht. Die Zitate und Kommentare in diesem Buch sollen Sie dazu einladen, sich auf diese Weise zu öffnen. Jeden Tag leise zu meditieren, schult unseren Geist. Sobald sich der Geist öffnet, empfinden wir Freude. Ich will mich öffnen. Ich will die tiefe Wahrheit in mich aufnehmen, dass alles Leben verbunden ist und die Weisheit keine Grenzen kennt. Kommen spirituelle Texte aus verschiedenen Religionen und Traditionen. Zunächst aus Juwelen des Ostens, Meditation für jeden Tag und Tagebuch von Helena Petrovna Blavatsky. Die drei Wahrheiten. Höre mich an, mein Bruder, sagt er. Es gibt drei Wahrheiten, die absolut sind und niemals verloren gehen können, die aber in Schweigen versinken können, wenn sie nicht ausgesprochen werden. Erstens, die Seele des Menschen ist unsterblich und ihre Zukunft ist die eines Wesens, dessen Wachstum und Herrlichkeit keine Grenzen hat. Zweitens, das Urprinzip, welches das Leben gibt, wohnt in uns und außer uns. Es ist unvergänglich und ewig segenwirkend. Es kann nicht mit den Sinnen wahrgenommen werden, aber jeder Mensch sucht es. Jeder Mensch erkennt es, der die Erkenntnis sucht. Drittens, jeder bestimmt sein Geschick, sein Glück oder Elend. Er selbst ist der Richter seines Lebens und gibt sich selber Lohn und Strafe. Diese Wahrheiten sind so groß wie das Leben selbst und doch so einfach wie der schlichteste Menschengeist. Speise die Hungrigen mit ihnen. Der Tao liegt auf dem Lotus. Steig empor. O große Sonne, richte auf das Blatt, drin ich der Tropfen bin und mische mich dem Wogenschwall. O Mani Padme Hum, der Tropfen Tau rinnt in ein Meer von Licht. Edwin Arnold, Die Leuchte Asiens. Januar. Utishat, erhebet euch, erwachet, suchet die großen Lehrer und folget ihnen. Der Weg ist schmal wie eines Messers Schneide. Aber wer einmal ihn wahrnimmt, der ewig ist, namenlos, unsichtbar, unerklärbar, unfassbar, ohne Ende, ohne Anfang, zeitlos, höher als das Höchste, tiefer als alles Tiefste. Siehe, ein solcher ist errettet. Der Tod hat keine Macht über ihn. Aus der Katha Upanishad. Die erste Pflicht ist es, all seine Pflichten unerschütterlich zu erfüllen. Dies lehrt die Theosophie. Aus In allem ein innerer Friede, ein Jahresbegleitbuch. Von Frère Roger Thésée. Wer zu Gott unterwegs ist, geht von einem Neubeginn zum anderen. Zählst du zu den Menschen, die es wagen, zu sich selbst zu sagen, fang wieder an, streif ab die Mutlosigkeit, sei ein lebendiger Mensch. Aus Die große Sehnsucht unserer Zeit. Jahreslesebuch von Chiara Lubitsch. Januar. Staunen über die Liebe Gottes. Es gibt Tage, an denen es besser und andere, an denen es schlechter geht. Doch manchmal merken wir, dass es gar nicht so sehr auf Erfolg oder Misserfolg ankommt, sondern darauf, wie wir unser Leben gestalten. Und die Frage nach dem Wie ist eine Frage nach der Liebe. Sie allein gibt allem Wert. Beginnen wir also jeden neuen Tag mit Zuversicht, bei Unwetter oder Sonnenschein. Erinnern wir uns daran, jeder Tag ist so viel wert, wie wir Gottes Wort in uns aufnehmen. Christus möchte in uns leben. Er in uns vollbringt die Werke, die uns ins endgültige Leben begleiten. Vergleiche Offenbarung 14,13. Erstaunt werden wir feststellen, wie das Wort Gottes die Wahrheit uns frei macht. Vergleiche Johannes 8,32-36. Herzenstüren öffnen von Eileen Caddy aus Findhorn. Januar. Mir wurde eine Futterschale im Schnee gezeigt und um sie herum sah ich die Spuren vieler Vögel und anderer Tiere, die wussten, dass sie hier Nahrung finden würden. Ich hörte die Worte: Du lebst nicht vom Brot allein. Komm für deine spirituelle Nahrung zu mir und ich will dich erfüllen und dich erquickt und erneuert und vollkommen gesättigt wieder hinaussenden. Erhebe dein Herz und beginne das neue Jahr im Wissen, dass ein wahrhaft wunderbares Jahr vor dir liegt. Sieh, wie das Allerbeste aus allem entsteht. Ich kann dir sagen, was für ein herrliches Jahr es werden wird. Nimmst du jedoch das, was ich sage, nicht mit einem Herzen voll Dankbarkeit an und erwartest du nicht das Allerbeste voller Glauben und Vertrauen in mein Wort, so wird es nicht eintreffen. Du musst mithelfen, es herbeizuführen. Du musst auf meine wunderbaren Versprechen bauen und daran glauben. Es geht nicht darum, mit dem Kopf zu glauben. Du musst mit Intuition glauben, mit jenem inneren Wissen, das vom Höchsten stammt, von mir. Stelle dir bildhaft vor, wie ich vor dir gehe, dir den Weg bereite und das scheinbar Unmögliche möglich werden lasse. Nur das Beste, das Allerbeste, das Vollkommene ist für die Seelen gut genug, die mich wahrhaft lieben und mich in allem an die erste Stelle setzen. Aus Sri Chinmoy, Herzblüten, Texte, Aphorismen, Gedichte. Januar, Strebsamkeit. Strebsamkeit führt den Menschen zum Gottbewusstsein. Strebsamkeit ist der innere Schrei, die aufsteigende Flamme. Strebsamkeit steht am Anfang unserer Reise und sie steht auch am Ende unserer Reise. Unsere Reise ist keine gewöhnliche, irdische, menschliche Reise. Sie ist eine göttliche Reise. Deshalb hat sie weder einen Anfang noch ein Ende. Es ist eine Reise ohne Geburt und Tod. Diese Reise hat ein Ziel, aber sie bleibt an keinem Ziel stehen, denn sie hat erkannt, dass unser heutiges Ziel nur der Ausgangspunkt unserer morgigen Reise ist. Sobald wir einmal beginnen, bewusst und aufrichtig zu streben, fühlen wir, dass wir die Straße der Ewigkeit entlang gehen, dass wir ewig diese Straße entlang gehen werden und dabei Licht, mehr Licht, unermessliches Licht, unendlich viel Licht erhalten und erlangen. Dieses Licht werden wir der strebenden Menschheit anbieten, damit unsere hiesige Welt zum Königreich des Himmels werden kann. Wenn Gott in dein Leben tritt, bringt er sein Mitleid-Glockenspiel, um es in deinem Strebsamkeitsherzen erklingen zu lassen. Aus dem Buch Jeder Tag ein guter Tag. 365 buddhistische Weisheiten, ausgewählt von Vimalu Kulbars. Nicht außerhalb, nur in sich selbst soll man den Frieden suchen. Wer die innere Stille gefunden hat, der greift nach nichts und er verwirft auch nichts. Sutta Nipata 919. Elisabeth Constantin, Worte der Liebe und des Lichts, spirituelle Inspiration für jeden Tag des Jahres. Segen für den Mond, Monat Januar. Neuanfang. Öffne dein Herz für den Neuanfang. Mach den Weg frei und lass zu, dass Gott dich in diesem kommenden Jahr mit Segen überschüttet. Mögen dir alle Reichtümer des Universums geschenkt werden. Möge Frieden in dein bedrängtes Herz einkehren. Möge sich Gelassenheit in deinem unruhigen Geist ausbreiten. Und vor allem, mögest du fähig sein, Gott in allem und jedem zu erkennen. Neuanfang. Lieber Mensch, willkommen in einem neuen Jahr auf deinem Planeten Erde. Ein neues Jahr, die Chance für einen Neuanfang. So viel Schönheit, so viel Liebe und so viele Abenteuer warten auf dich. Sei offen und willens, Gottes Großzügigkeit zu empfangen. Allzu oft rechnest du mit dem Schlimmsten oder mit dem Mittelmäßigen. Sei nicht mit so etwas zufrieden. Das Leben hat dir so viel mehr zu bieten. Überall warten Gottes Geschenke auf dich, auch wenn sie nicht gleich zu sehen sind. Sei nicht faul, spür sie auf. Verzweifle nicht und gib niemals auf. In jedem deiner Atemzüge liegt das Wunder des Neuanfangs. Bist du dir dessen bewusst? Meditation. Stell dir vor, dass du von einem Punkt im All auf die Erde schaust. Fühle, wie du dich auf die Erde zubewegst. Du wirst automatisch von einem bestimmten Teil der Erde angezogen. Du kommst immer näher und während du landest, stellst du fest, dass dein Schutzengel schon auf dich wartet. Der Engel führt dich an einen geheimen, heiligen Ort, in eine wunderschöne Kristallhöhle, tief in den Bergen. Dort wartet eine kunstvoll geschnitzte hölzerne Kiste auf dich. Du öffnest sie und stellst fest, dass dein Geschenk des Neubeginns darin liegt. Du nimmst es heraus und bewahrst es sicher in deinem Herzen. Dann trittst du auf den Berg zurück ins helle Licht der Sonne und kehrst in deinen eigenen Raum zurück. Danke deinem Schutzengel. Vergiss nicht, dich zu erden, einzustimmen und zu schützen. Affirmationen. Ich bin willens, das Geschenk des Neubeginns anzunehmen. Ich bin willens, mich von Gott und den Engeln auf meinem Weg führen zu lassen. Ich bin zutiefst dankbar für die neuen Möglichkeiten, die ich habe. Und zu guter Letzt die Lektion für heute, Lektion 1 aus dem Kurs in Wundern. Nichts, was ich in diesem Raum sehe, auf dieser Straße, von diesem Fenster aus, an diesem Ort, bedeutet etwas. Sieh dich jetzt langsam um und übe dich darin, diesen Gedanken ganz konkret auf alles anzuwenden, was du gerade siehst. Dieser Tisch bedeutet nichts. Dieser Stuhl bedeutet nichts. Diese Hand bedeutet nichts. Dieser Fuß bedeutet nichts. Dieser Stift bedeutet nichts. Schau dann über deine unmittelbare Umgebung hinaus und wende den Gedanken auf einen ausgedehnteren Bereich an. Jene Tür bedeutet nichts. Jener Körper bedeutet nichts. Jene Lampe bedeutet nichts. Jenes Zeichen bedeutet nichts. Jener Schatten bedeutet nichts. Beachte, dass diese Aussagen in keiner Art von Reihenfolge angeordnet sind und keine Unterschiede in der Art der Dinge berücksichtigen, auf die sie angewendet werden. Das ist der Zweck der Übung. Die Aussage sollte einfach auf alles angewendet werden, was du siehst. Wenn du diesen Leitgedanken für den Tag übst, wende ihn an, ohne irgendeinen Unterschied zu machen. Versuche nicht, ihn auf alles anzuwenden, was du siehst, denn diese Übungen sollten nicht zu einem Ritual werden. Achte nur darauf, dass nichts, was du siehst, ausdrücklich ausgeschlossen wird. Ein Ding ist wie das andere, was die Anwendung des Leitgedankens angeht. Jede der ersten drei Lektionen sollte nicht öfter als zweimal am Tag durchgeführt werden, vorzugsweise morgens und abends. Noch sollten sie länger als etwa eine Minute unternommen werden, es sei denn, dies hätte ein Gefühl der Hast zur Folge. Ein angenehmes Gefühl der Muße ist unerlässlich.